denn los? Ein Witz ist furchtbar schnell gerissen. Mein Glas bleibt auch nicht lange voll. Wenn ich euch anseh, weiß ich sicher, der Zug ist lang schon abgefahren. Den Kampf haben wir schon lang verloren. Und noch nicht mal. Menschen oft umgeben, die alle wollen irgendwie, die einen wollen nur theoretisch und den anderen fehlt die Theorie. Bin ich ja eigentlich auch kein Fan von, ich hab's viel lieber mit Gefühl. Aber damit ist's auch nicht einfach, weil Gutes gibt's davon nicht viel. Drum zieht die Tücher hoch, die schon wissen wieso, die anderen lesen mal ein Buch. Das kann so schwer nicht sein, mal was hinauszuschreien, weil Gründe gibt's dafür. Wollte ich auch mal sagen, sie und reden heißblütig dagegen und haben keine Fantasie mehr. Und dann bekomme ich ein Gefühl, ist alles sinnlos irgendwie. Aber trotzig sei es lustiger als du. Schwer nicht sein, mal was hinauszuschreien.